Zwölftes Kapitel: Der Mischtext der neu entdeckten Papyri. Alle von den Bibelwissenschaftlern so freudig begrüßten neuen und neuesten Entdeckungen neutestamentlicher Papyri sind moderne Fälschungen. Denn weil das auf einem Dutzend Einzelbeweisen basierende Generalergebnis unserer bisherigen Untersuchungen besagt, dass die pergamentenen Urahnen A, B, C, D und S unmöglich Schriftzeugen aus dem 4., 5. Jahrhundert sein können, so ist es ausgeschlossen, dass die in Ägypten und Syrien neu aufgetauchten Papyri echte Stücke aus den ersten Jahrhunderten darstellen. Dieser Schluss ergibt sich ohne weiteres aus der engen textlichen Verwandtschaft der Papyri mit den Standardkodizes. Über die Eigenart und Bedeutung dieser textlichen Zusammenhänge muss noch etwas Aufschlussreiches gesagt werden. Zunächst sei aber über eine interessante Beobachtung berichtet, die sich auf die Geschichte der neuen Papyrusfunde bezieht. Diese Beobachtung verrät uns, dass die Aufeinanderfolge der Entdeckungen insgeheim gelenkt worden ist. Wir richten die Aufmerksamkeit auf jene Papyrusbruchstücke, die Sätze aus den Kapiteln des Johannesevangeliums enthalten. Auffallend ist zugleich die relativ große Zahl der Papyri mit Textstellen aus diesem Evangelium. Rechnet man P66, dem Papyrus Bodmer II, mit, so befinden sich unter den 68 bisher bekannten Papyri insgesamt 18 mit dem Text des 4. Evangeliums. K. Alland bringt hierzu folgende Übersicht. P2, 5. bis 6. Jahrhundert, Kapitel 12. P5, 3. und 4. Jahrhundert, Kapitel 1, 16 und 20. P6, 5. bis 6. Jahrhundert, Kapitel 10 und 11. P22, 3. oder 3. bis 4. Jahrhundert, Kapitel 15 und 16. P28, 4. Jahrhundert, Kapitel 6. P36, 6. Jahrhundert, Kapitel 3. P39, 4. Jahrhundert, Kapitel 8. P44, 6. bis 7. Jahrhundert, Kapitel 9, 10 und 12. P45, 3. Jahrhundert, Kapitel 10. P52, 2. Jahrhundert, Kapitel 18. P55, 6. Jahrhundert, Kapitel 1. P59, 7. bis 8. Jahrhundert, Kapitel 1, 2, 11, 12, 17, 18 und 21. P60, 7. bis 8. Jahrhundert, Kapitel 16, 17, 18 und 19. P63, 5. bis 6. Jahrhundert, Kapitel 3 und 4. P66, 2. bis 3. Jahrhundert, Kapitel 1 bis 14. Das Johannesevangelium besteht aus 21 Kapiteln. Überblickt man die Tabelle, so stellt man fest, dass mit den aufgefundenen Papyri heute alle 21 Kapitel vertreten sind. Es braucht uns jetzt nicht zu kümmern, dass die meisten Bruchstücke nur wenige Verse aus den betreffenden Kapiteln enthalten. Es kommt hier nur auf die Kapitelzahlen, genauer auf die Reihenfolge der Kapitel an. In der Tabelle findet man die Papyri untereinander verzeichnet gemäß der zeitlichen Aufeinanderfolge ihrer Entdeckungen bzw. ihrer Publizierung. Mit P2 wurde also zuerst Kapitel 12 oder Bruchstücke dessen ans Licht gefördert. Mit P5 tauchten Kapitel 1, 16 und 20 auf. Betrachten wir diese ersten Kapitelfunde, so ist daran nichts zu monieren. Der Zufall hat anscheinend ganz natürlich gewaltet. P6 schenkte dann den Bibelwissenschaftlern Kapitel 10 und 11. Sehr freundlich vom Zufall, sich in den Kapitelauffindungen nicht zu wiederholen, sondern mit neuen Kapiteln aufzuwarten. Sammler von Johannespapyri werden nun schon neugierig, obwohl auch das nächste Mal noch nicht Dagewesenes auf dem Entdeckungsmarkt erschien. Richtig, mit P22 meldeten sich Kapitel 15 und 16 an. Bravo Zufall, weiter so! Tatsächlich entstieg jetzt P28, Kapitel 6 der ägyptischen Erde. Nun war der Zufall im Bilde. P36 brachte mit Kapitel 3 wiederum Neues, ebenso P39 mit Kapitel 8, dann auch P44 mit Kapitel 9. Mit Kapitel 9 im Gefolge gab es diesmal eine Wiederholung von 10 und 12. Es liegt aber, und darauf kommt es an, keine inhaltliche Wiederholung vor, denn die Kapitel 10 und 12 des P44 bieten andere Verse als die entsprechenden Kapitel der P2 und P6. Somit also doch etwas Neues. In der Reihe der Entdeckungen folgt nochmals mit P45 eine Wiederholung von Kapitel 10, aber auch diesmal handelt es sich inhaltlich nur teilweise um dieselben Verse, denn während P6 und P44 in Kapitel 10 nur bis Vers 14 reichen, enthält P45 erstmals Sätze über Vers 15 hinaus. Darauf lieferte der Zufall mit P52 wieder ganz Neues, nämlich Kapitel 18. Es folgte P55 nochmals mit Kapitel 1, diesmal ergibt sich inhaltlich eine Doublette mit P5. Auch P59 brachte zwar mit dem Kapitel 1, 11, 12 und 18 Wiederholungen, er schenkte aber auch noch nicht Dagewesenes, nämlich die Kapitel 2, 17 und 21. Was aber die Kapitelwiederholungen anbetrifft, so erlebte der Johannes-Papyri-Sammler die Freude, dass diesmal Kapitel 11, 12 und 18 inhaltlich mit ganz neuen Versen aufwarteten. Besten Dank, lieber Zufall! Sodann erschien P60 auf dem Plan mit den Kapiteln 16, 17, 18 und 19. Novität ist hier Kapitel 19. Neu ist auch, dass erstmalig eine größere Partie des Johannesevangeliums in geschlossenen Bestände von Kapitel 16, Vers 29 bis Kapitel 19, Vers 26 mit kleineren Lücken aus ägyptischem Boden erstand. Der nächste Fund schenkte mit P63 neu Kapitel 4. Als Wiederholung tauchte hierbei nochmals Kapitel 3 auf, das auch bezüglich des Inhaltes eine Doublette von P36 darstellt. Den Beschluss der Entdeckungsreihe bildete, wie sich's gehört, als Glanz und Höhepunkt P66, der Papyrus Bodmer II, der mit einem Schlage nachholte, was bis dahin an Kapiteln des vierten Evangeliums noch fehlte, nämlich die Kapitel 5, 7, 13 und 14. Dieser berühmte Papyrus bricht energisch mit der veralteten Gewohnheit, nur kärgliche Bruchstücke und Fetzen darzubieten. In geradezu fabelhaften Erhaltungszustande tritt P66 mit 108 Seiten vor die theologische Mitwelt. Auf diesen Seiten ist das Johannesevangelium als geschlossene Einheit vom ersten Vers bis Kapitel 14,26 enthalten. Nur die Seiten 35 bis 38 fehlen.